28. Oktober 1975. Die Tonaufzeichnungen des 41. Prozesstages sind komplett erhalten. Sie enden mit einer Erklärung der Angeklagten Meinhof. Sie thematisiert dabei den durch die Haftbedingungen entstandenen Zwang zur Gruppensolidarität. Ob es sich um einen Hilferuf handelt, bleibt offen. Das Gericht nimmt es nicht als Ausstiegsangebot wahr. Band 182. Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat? Wie? Wie kann er das in einer Situation, in der bereits jede, absolut jede Lebensäußerung unterbunden ist, ihm bleibt, das heißt dem Gefangenen in der Isolation, bleibt, um zu signalisieren, dass sich sein Verhalten geändert hat, überhaupt nur eine Möglichkeit? Und das ist der Verrat. Eine andere Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern, auf das der Bundesgerichtshof stützt, dass wir isoliert werden, hat der isolierte Gefangene nicht. Das heißt, es gibt in der Isolation exakt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsantrag entweder zu sehen. Sie bringt einen Gefangenen bitte, zum Schweigen, das heißt, man stirbt daran, Frau oder sie bringt Meinhof einen zum Reden und das ist das Geständnis und der Verrat. Und so, an der Realität gemessen, hat der Bundesgerichtshof Beschluss, eine klare und definitive Aussage, dass es Folter, exakt Folter durch Isolation gibt, definiert an diesem Zweck, Geständnisse zu erpressen, den Gefangenen einzuschüchtern, um ihn zu bestrafen und um ihn zu verwirren. Das ist das Geständnis des BGH-Beschlusses. Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort, weil Sie nicht auf den Sachzusammenhang, nämlich einen Ablehnungsantrag gegen... Definieren Sie mal was Abschweifung. Wie hört sich das für Sie heute an und was denken Sie, kann man in dem, was Ulrike Meinhof zu Beginn sagt, in dem sie auf die psychische Not der Gefangenen Isolation eingeht, kann man darin ein Signal erkennen? Ein Hinweis? Also ich war damals an der Hauptverhandlung nicht mehr beteiligt. Also ich habe das jetzt das erste Mal gehört, habe es früher schon mal irgendwo in einer Zeitschrift gelesen. Also ich frage mich trotzdem, ob das nicht doch eine sehr gewagte Interpretation ist. Das ist eine Frage. Also nach meinem Eindruck klingt es so wie manifeste Kritik an den Konsequenzen der Haftbedingungen, die kritisiert werden. Aber bitte, ich war nicht dabei. Herr Voth war dabei. Also von uns hat damals keiner diesen Eindruck gehabt. Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube auch von niemandem. Denn ich könnte mir denken, wenn das so aufzufassen gewesen wäre, dann hätte sie ja von Bader und Enslin wahrscheinlich sogleich eine übergebraten gekriegt. Und von manchem Verteidiger wahrscheinlich auch, nicht? Nachträglich erscheint das natürlich anders, nachdem er weiß, dass sie sich dann umgebracht hat. Wir fragen ja mit dem Wissen von dass sie heute. Sich möglicherweise umgebracht hat wegen Zwistigkeiten in der Gruppe, nicht? Da hört sich das natürlich anders an. Mhm. Aber ich kann mir es trotzdem nicht vorstellen, denn so richtig sehe ich auch nicht, warum man nicht auch, wenn man etwas vereinzelt in Haft sitzt, warum man sich da auch nicht umkehren soll. Warum denn nicht? Man kann ja sagen... Herr Jünschke, wie kam Ihnen diese Passage vor? Die Interpretation, das sei ein Hilferuf, das stammt ja von Stefan Aust, ist sehr alt. Ne? Das, was man jetzt hört, ist neu, ne? Weil die Stimme war bisher zu dem Text nicht zu hören. Und wir haben in der Geschichte der RAF zu jeder Zeit Mitglieder gehabt, die die Gruppe verlassen haben. Ne? Das ist auch in Haft geschehen. Und wenn Ulrike Meinhof zu dem Schluss gekommen wäre, ich muss hier raus, dann hätte sie morgens den Beamten sagen können, entschuldigen Sie, hier ist die Hölle los, ich muss hier raus, ich möchte meinen Anwalt sprechen. Dann redet sie mit ihrem Anwalt und sagt, ich möchte hier raus. Und dann kommt sie hier weg, weil sie sich auf irgendeine Weise neu orientieren möchte und das hier nicht mehr gegeben ist. Und einerseits spricht man vom fidelen Gefängnis und jetzt sieht man hier eine Frau oder will sagen hilflos. Ich meine, sie hat sich hier gewehrt und sie hat sich hier durchgesetzt und hat versucht, deutlich zu machen, was Isolationshaft ist und was eigentlich mit den Menschen geschieht und die darunter zu leiden haben. Und das sollte man ernst nehmen. So wie sie es gesagt hat, hat sie sich bemüht, darum zu verdeutlichen, dass Isolationshaft, auch Kleingruppenisolation, etwas ist, was nach einer gewissen Zeit die Leidensfähigkeit eines Menschen überschreitet. Und die waren zeitweise zu 8 oben im 7. Stock. Und dann wurden das wieder reduziert auf diese 3 oder 4. Und Sie müssen sich einfach klar machen, über Jahre nur mit 2, 3 oder 4 anderen zusammen zu sein, das ist so anstrengend und so schwer auszuhalten, dass die Forderung nach einer interaktionsfähigen Gruppe, die diesen Prozess für die Stammheimer begleitet hat, das heißt einer Gruppe, in der mehrere Leute zusammen sind, dass diese Forderung, die war legitim und die Anwälte und alle, die darum mit einigermaßen hellen Augen versammelt waren, haben das ja auch deswegen unterstützt. Das ist eine Perfidie, heute daraus zu machen, da oben war der Luxus. Und dann, wie will man denn erklären, wenn man davon ausgeht, sie hätten sich alle umgebracht, warum sollen sie sich denn umbringen, wenn es ihnen so gut geht da oben? Das lassen wir jetzt als Überleitung stehen für den letzten Originaltonzusammenschnitt, der den Abschluss dann unserer heutigen Begegnung mit diesen O-Tönen und ihre Kommentierung aus heutiger Sicht dann einleiten. Bitte.